haben gerade Milliarden, wir sind mit Jojo und Ben im Backstage, wir haben gerade über den Drummer gesprochen. Sag mal, der Drummer übrigens, ne? Wie ist das, mit einem Drummer in einer Band zu spielen, der 98% aller weiblichen Aufmerksamkeit auf sich zieht, während er hinten am Schlagzeug sitzt? Das ist uns vollkommen egal, weil er immer im Dunkeln sitzt. Wir leuchten ihn dann so weg, dass es halt irgendwie sich mindestens noch, also dass alle anderen die restlichen 30%, er kriegt nur 70, weißt du? So steht's auch im Vertrag, Fanny, ne? Ihr merkt euch die Redewendung bitte, wir leuchten das einfach weg. Das gilt für die Liebe, wie fürs Leben, für die Arbeit. Milliarden werden heute um 21.25 Uhr auftreten. Wir werden das Ganze übrigens auch live, nicht nur im Radio übertragen, sondern auch mit einer wahnsinnigen 360-Grad-Kamera. Das heißt, wer zum Beispiel beim New Music Award dabei war und gesehen hat, wie Jojo und Ben mit einem Salto Mortale ins Publikum gesprungen sind, sollten sie das heute in der Columbia-Halle machen. Ich sage nur, es gibt einen Oberrang, dann seht ihr das in 360 Grad. Das ist eine Ansage. Scheiße. Das sind ja auch Fußstapfen. Ich wäre nicht der Erste, der das tut. Aber wenn ich es nicht mache, bin ich ein krasser Schisser. Das kann ich von vorne rein schon sagen. Und ich glaube, guck mal, Jojo. Selber in die Scheiße rein. Das ist so gut. Jojo schaut auch gerade. Weil wisst ihr, was es, glaube ich, noch nie in der Columbia-Halle gegeben hat? Synchronspringen vom Oberrang. Wow. Synchron okay. Unten ohne. Ich glaube, sonst sind wir richtig. Ja, okay, es muss auch, unten ohne brauch's nicht. Das geht auch. Aber synchron, das könnt ihr euch noch überlegen. Wir wollen jetzt hier keine Drucksituation aufbauen. So, was ist jetzt mit dem neuen Album? Es gibt Gerüchte. Es gibt Gerüchte. Ich glaube, wir wissen nicht so viel. Die Jungs haben das ja für uns geschrieben. Ich muss dazu sagen, Jojo guckt gerade Ben an und sagt, ich glaube, wir wissen nicht so viel. Also ich glaube... Die deutschen großen Schreiber haben es jetzt fertig und genau, jetzt wird es also rausgeballert irgendwann. Richtig. Nö, wir haben das jetzt gemacht. All on our own. Niemand durfte dabei sein, nur wir. Das kommt bald raus. Also wir wollen es noch... Ich weiß gar nicht, ob man das schon sagen darf. Nee. Naja, wir können ja erstmal... Nee, du musst ja kein Datum sagen, aber es ist ja immer... Also ein Album. Wir wollen es schaffen, noch vor dem Sommer zu bringen. Unser Baby, wir sind richtig stolz auf jeden Fall. Mal gucken, was die Leute davon halten, ob sie uns hassen oder... Göttern. Am Ende. Eins von beiden wird es sein. Könnte es werden. Na, entweder ist es ja Sellout, dass ihr euch jetzt verkauft mit dem... Das ist ja dann immer nach das Album nach dem Erfolg. Sowieso? Ach so, so schon immer. Immer schon? Ja. Sellout gewesen. Also da muss man ja nur schöner Albumtitel. Muss man ja nur allen neidischen Leuten glauben. Ja. Der Rest wird einfach noch poppiger. Aber das Geile ist, man kann doch sagen, wenn ihr sagt, ihr seid fertig, das heißt, dieses Album, ein Album durchlebt ja immer verschiedene Stadien so. Es muss fertig gemacht werden und dann geht's in irgendwelche technischen Sachen. Dann wird's da dick gemastert und so. Aber ihr seid sozusagen als Künstler fertig mit dem Album. Wir sind fertig. Aber wir sind ja auch in dieser technischen Phase dann auch noch so ein paar Trottel, die sich da auch mit reinwerfen und nee, das muss lauter, das muss leiser. Oh Gott, nein. Also die Platte ist dann am Ende schon gepresst, aber dann muss alles nochmal zurückgeschickt werden, weil es all in all noch nicht laut genug ist. Aber wir halten fest, als News dieses Abends hier aus dem Backstage der Columbia-Halle, Milliarden werden ein neues Album rausbringen. Es ist fast fertig und es wird höchstwahrscheinlich noch vor diesem Sommer rauskommen. Zum Sommer, genau. Jetzt ist es amtlich und offiziell. Oh, oh. Jojo und Ben. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon sagen durften, ehrlich gesagt. Papa, durften wir das sagen? Daddy? Also offiziell, wir halten fest, es wird ein Album geben und es gibt vielleicht einen Doppelsynchronsalto heute Abend in der Columbia-Halle. Keine Drucksituation, wir gucken einfach mal. Jojo und Ben, vielen herzlichen Dank. Viel Spaß heute Abend. 21.25 live im Radio, live 360 Cam und vor allem live auch hier. Danke, wir freuen uns sehr. Danke, dass ihr beim Geburtstag dabei seid. Dankeschön. Bis später, macht's gut. Ciao.